Passiert hier noch was? Hallo? Ich habe keine Ahnung. Den Christian hört man nicht mehr. Endlich. Schönen guten Abend zu den Netzgesprächen Nummer, ich glaube, 27. Heute das erste Mal live. Und Hallo. genau, um die Runde einfach mal durchzugehen, wir haben wie immer dabei den Tom. Hallo Tom. Hallo. Und wir haben dabei, wir haben gar nicht ausgemacht, wie wir dich nennen. Nenne ich dich so, wie du heißt, oder nenne ich dich ja, so, wie nenn du mich hier... so, wie ich heiße. Okay, dann hallo Mani. Christian. Ja, genau, und ja, jetzt durch dieses ganze Hin- und Hergerödel habe ich jetzt irgendwie keine ordentliche Einleitung. Von daher, ja, schönen guten Abend an die Leute, die jetzt irgendwie die Möglichkeit haben, das erste Mal live zuzuhören. Es kann sein, dass hier das eine oder andere irgendwie noch in die Hose geht. Ich hoffe, dass hier nebenbei noch so eine Aufnahme mitläuft. Und ja, dann wie immer gucken wir uns mal an, wohin uns die Reise so führt. Also ich sage nichts, ich bin aufgeregt. Du bist aufgeregt? Ja, du hast ja letzte Woche schon angekündigt, aufgeregt zu sein. Aber du kannst einfach die ganzen Fenster zumachen und ignorierst den Chat und tust einfach so, als wäre das wie früher, wo, keine Ahnung, ja, wo man auch nicht genau weiß, wie viele Leute dazuhören. Null, weil es nicht live war. Ja, aber ja, ich meine, dir wird keiner einen Arsch strecken, glaube ich. Ja, dann legen wir mal los. Genau, dann fange ich einfach mal an, weil das ist das Erste, was ich hier irgendwie seit der letzten Sendung an großartigen Sachen, die passiert ist, an mir vorbeigegangen ist und wirklich an mir vorbeigegangen ist, weil ich habe mich mit der ganzen Thematik noch überhaupt nicht auseinandergesetzt, aber irgendwie ist da diese Whitney Houston-Sängerin irgendwie gestorben, ne? Und da du ja hier der Typ vom Wolf Musikmagazin bist, hast du da bestimmt Valve. Ein oder andere hinter. Christian, Valve, wie oft soll ich das noch sagen? Valve. Na ich gut. Weiß, es ist ein Scheißname, aber Valve. Ja, ich soll was sagen dazu? Ja, du kannst mir jetzt mal erzählen, was da überhaupt passiert ist, weil außer, dass da jemand gestorben ist, hat gar nichts mit. Ja, sie ist gestorben, das ist passiert. Und da würde ich mich jetzt zuallererst mal fragen, im Anknüpfen an eine von den letzten Sendungen, ist es jetzt genauso schlimm wie damals, wo der Steve Jobs gestorben ist, oder ist es jetzt weniger schlimm? Ja, Whitney Houston ist definitiv schlimmer als Steve Jobs. Also, das kann man doch nicht vergleichen. Du kannst doch nicht den Tod von Leuten einfach vergleichen. Ist das jetzt schlimmer? Ist der Tod von A schlimmer als der Tod von B, oder? Okay, war der Tod spektakulärer? Woran ist sie denn gestorben? Ich habe gelesen, sie ist in der Badewanne ertrunken. Warum, weiß man nicht. Er ist ja. Also, ich meine, Drogen waren scheinbar nicht im Spiel, aber ich meine, warum ertrinkt man in der Badewanne? Das passiert ja auch nicht einfach so. Vielleicht war sie betrunken, vielleicht. Keine Ahnung. Also, ich war heute auch in der Badewanne und das ist schon schwierig, da zu ertrinken. So, ich glaube, da musste schon irgendwie, ich weiß nicht, entweder ordentlich was drin haben oder längere Zeit nicht geschlafen haben. Aber so in der Badewanne, oder halt diese, ich rutsch aus und breche mir irgendwie das Genick am Badewannenrand. Vielleicht hat sie auch einen Herzinfarkt oder sowas bekommen, ist dann ertrunken, man weiß es ja nicht. Ja, wobei, ich weiß nicht, wie das ist, diese Stars, die haben immer oft auch so riesen Whirlpool-Dings-Badewannen, da kannst du ja dann irgendwie auch noch elektrisches Gedengel haben. Das könnte sein, aber ich glaube, das hätten sie relativ schnell rausgefunden. Ja. Vielleicht hat sie das iPhone mit dabei gehabt. Ja, das Einzige, was ich mitgekriegt habe, war, dass irgendwie 30 Minuten, nachdem der Tod bekannt gegeben ist, wurde Sony Music die Preise auf die MP3s um 60% erhöht hat. Was ich dann schon irgendwie leicht makaber fand. Ja, schon. Dafür haben sie sich auch mittlerweile wieder entschuldigt, habe ich heute gelesen. Ich weiß nicht, das hast du ja oft irgendwie bei Künstlern, dass dann mehr oder weniger, wenn sie weg vom Fenster sind, dass dann irgendwie so der Run auf die ganzen Werke irgendwie nochmal losgeht und sich die Leute eindecken oder sonst was, ne? War ja bei Michael Jackson auch so. Ja. Ich glaube, das war auch bei Whitney Houston so, wie die ersten Zahlen, die ich da heute gesehen hatte, die bestätigen das schon, dass in Amerika war irgendwie das Best-of auf Platz 6. Für England kommt das jetzt irgendwie diese Woche erst ab Sonntag raus oder so und da erwarten sie auch schon, dass es da in den Top 10 eingestiegen ist. Ja, es hört irgendwie so an. Vielleicht ist das iPhone auch nur so ein Kassenschlager, weil die sich gedacht haben, oh, jetzt ist er weg, da holen wir uns schnell noch eins, bevor es dann keine mehr gibt. Wer weiß ja, das gut, schon. Ist ja nicht mal irgendwie, man ist jetzt gestorben vor 5, 6 Wochen oder ist ja schon wieder länger her? Also ich finde, ein iPhone ist ja schon nochmal was anderes als so ein paar Lieder. Ist ja was man benutzen kann. Ja, aber gut, Lieder doch auch. Ja, ich glaube, bei den man ja. Das ist Geschmackssache. Na gut, das ist ein iPhone. bei den Liedern hast du halt irgendwie so das Ding, da ist der Künstler an sich weg, ne, und kann irgendwie jetzt kein neues Lied mit der gleichen Stimme oder sowas machen, während wenn es die Firma halt noch gibt, können die halt irgendwie ihr nächstes Telefon bauen. Ja, die Frage ist, ich meine, wer hätte Whitney Houston noch mal was rausgebracht oder nicht? Ich weiß nicht, wann die das letzte Mal was rausgebracht hat, irgendwas Relevantes. Das letzte, was ich von der mitbekommen hat, war, dass sie sich ständig von ihrem Mann hat verprügeln lassen. Aber das war's dann auch. Ich glaube, musikalisch hat die keine Rolle mehr gespielt. Ja, ich kenne die auch nur irgendwie von ganz früher noch. So hier I Will Always Love You und so ein Bodyguard-Film. Oh ja, mein Lieblingsfilm bis heute. Ich habe jetzt keine bewusste Erinnerung. Bitte? Ich habe jetzt keine bewusste Erinnerung an den Film. Das war so schön. Ich habe den mal gesehen, aber der ist jetzt nicht irgendwie hängen geblieben. Ach, ich glaub, ja, es gibt auf jeden Fall bessere Filme. Ja, das hatten wir auch schon thematisiert in der einen oder anderen Folge. Gut, also zum Bodyguard-Film kann man da wohl auch nichts sagen. Oder sollte man sich den jetzt nochmal angucken? Nee, ne? Nee. Kaufen. Ja, jetzt kann man ja auch nur noch kaufen, seitdem die irgendwie das ganze Internet abschalten. Ja. Ich weiß nicht, wo ich es gehört habe, aber irgendwie, die haben jetzt diese Mega-Upload-Geschichte dicht gemacht, ne, und so, ich weiß nicht, ob das Traffic-Statistik oder Speicherplatz-Statistiken waren, aber die haben irgendeiner meinte wohl, dass jetzt durch die Abschaltung von Mega-Upload und 2, 3 anderen File-Hostern irgendwie 4% des Internets dran glauben mussten. Was ja auch das glaube ich. Ja, das glaube ich gern. Ich finde, es klingt viel. Ja, 4%, ne? Wenn du das mal, weiß nicht, auf Seiten oder sowas hochrechnest, das ist bestimmt, da machst du mal in Deutschland alles zu, was irgendwie Tageszeitung oder Wochenzeitung ist und dann bist du noch weit entfernt von den 4%. Oder du machst einfach mal Amazon zu und dann hast du deine 10% erreicht. Da gab es so neue Statistiken irgendwie, wie viel YouTube allein ausmacht mit seinen ganzen Videostreams. Ich meine, das waren auch schon etliche Prozent. Ich müsste jetzt mal googeln, aber ich versuche ja immer nicht zu googeln, wenn wir hier chatten, reden. Ich glaube, das macht schon eine Menge aus. Ja, da gibt es ja auch so Zahlen, wie viele Minuten oder Stunden YouTube-Videomaterial innerhalb von einer Minute geuploadet werden. So, wo ich das letzte Mal mir irgendwie angeguckt habe, das ist ein paar Jahre her, war es irgendwie so, ja, eine Stunde Video pro Minute und jetzt sind sie irgendwie bei, ich glaube, 48 Stunden pro Minute. Und, ja, wir haben doch eigentlich Zuhörer. Ich meine, jemand kann vielleicht mal jemand im Chat irgendwie googeln und rausfinden, eine Statistik, weil wie viel Traffic für was drauf geht, das würde mich jetzt mal interessieren. Ich glaube nicht, dass du es so schnell rauskriegst, weil du hast ja keine wirklich verlässlichen Messergebnisse. Du kannst so Dinge wie Alexa oder sowas dir angucken. Ich weiß nicht, ob irgendwelche großen Knoten oder Provider sowas veröffentlichen, Statistiken. Die können das ja schon messen, was da angefragt wird. Jemand einen Link gepostet. Nutzer laden 60 Stunden YouTube bei 60 Stunden pro Minute hoch. Also ist auch noch mal höher als das, wo ich das letzte Mal gehört habe. Das guckt sich aber keiner an, oder? Also diese Freischaltungen, die funktionieren ja schon irgendwie so nach automatischem Scan-Kram. Oder meinst du, es gibt irgendwie so die Stelle YouTube-Upload-Checker? Ich glaube nicht. Ich glaube, die machen das irgendwie fest an Prozent hautfarbener Anteil am Bild, am Frame oder so, was sie da freigeben oder nicht. Ja, obwohl, hier guck mal, es gibt doch immer diese Funktion Video melden. Ich glaube, der Job von dem Typ, der sich die gemeldeten Videos angucken muss, könnte auch relativ interessant sein. Ich mache mir mal ein Getränk nebenbei auf. Was trinkst du denn heute, Christian? du trinkst einen Kräutertee? Nein. Nein? Oh, dann kommen wir da gleich dazu. Ich trinke einen V-Guarana Energy Drink. Ein was bitte? Ein V-Guarana Energy Drink. Oh. Ich trinke heute nur ein profanes Bier, weil wir hatten keinen Tee mehr da. Auch kein Wasser mehr. Und jetzt musste ich leider auf eine Flasche Bier zurückgreifen. Leitungswasser? Leitungswasser wäre eine Möglichkeit. Nee, das schmeckt mir nicht. Das kann ich nicht trinken. Irgendwie ist es nicht ekelhaft. Echt? Ja, also ich finde es irgendwie doof. Ich brauche da mal ein bisschen Sprudel drin. So. Also kannst du auch kein stilles, komplett stilles Wasser trinken? Ja, doch, das geht. Wahrscheinlich ist es irgendwie, wahrscheinlich habe ich Angst vor Bakterien aus der Leitung und voll der Psycho oder so. Keine Ahnung. Nee, ich trinke es einfach nicht gerne. Ich weiß auch nicht. Ist es nicht so, dass das Leitungswasser lebensmitteltechnisch irgendwie stärker kontrolliert ist als das Tafelwasser oder das stille Wasser? Ja, das habe ich auch schon 100 Mal gehört, aber irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, das kommt auch nochmal ein bisschen auf die Region an, wo du wohnst, oder? Also, ich wohne ja hier relativ weg von der Großstadt in der Nähe von der Rhön und hier hast du halt irgendwie eine sehr gute Wasserqualität. Ich merke das, was weiß ich, wenn ich jetzt in Frankfurt oder sowas bin und hänge mich da an Wasserhahn, das ist schon einiges kalkiger. Also es kann durchaus sein, dass du da irgendwie nicht mit klarkommst, wenn wenn das bei dir vielleicht von der Qualität her nicht so also ist. Generell ist in Deutschland alles sehr gut, was die Lebensmittel angeht. Also ich glaube, da braucht man sich überhaupt keine Sorgen machen. Das Einzige, was sein kann, ist, dass die Leitung in deinem Haus zu deinem Wasserhahn nicht so toll ist. Weil das kann keiner überprüfen. Ja. Das merkst du dann, wenn das Wasser so bräunlich ist oder so. Ganz genau. Wenn es falsch angeschlossen wurde vom Klo oder so. Nee, ekelhaft. Zum Beispiel. Guck mal, die Leute gehen schon. Oder eideln. Oh, oh. Ja, das da musst du dir einfach den Wassermax holen, Tom. Ja, den hatte ich auch mal. Der macht aber auch das braune Wasser nicht mehr durchsichtig. Ja, aber es sprudelt dann. Ach so. Ja, ich hatte mal so einen vor etlichen Jahren, aber irgendwie ist er dann versifft und dann habe ich ihn weggeschmissen. Ja, wenn die... Also ich glaube, da kannst du schon irgendwie... Wir hatten es ja letztens schon mal, aber ich irgendwie wünsche ich mir so einen Wassermax, um rumzuexperimentieren. Einfach was mal willst so, du denn da experimentieren? Keine Ahnung, Milch mit Kohlensäure versetzen und gucken, was passiert. Ach so, ne? Oh. Oder, weiß nicht. Ja. Irgendwie. Ja, ich habe hier noch ein ganz kleines Technikproblem, was mich ablenkt, aber ich sage es jetzt einfach. Ja, irgendwas stimmt auf meinem Kopfhörer noch nicht. Tja. Aber wo wir es vorhin gerade vom iPhone hatten, ich hatte neulich mal die Gelegenheit gehabt, so ein Windows Lumia in der Hand zu haben. Eins von diesen neuen Windows-Phones von Nokia. Was ist das? Also nicht Windows Lumia, sondern Nokia Lumia 800 war das, glaube ich. Mit Windows 7.5 drauf. Und ich muss sagen, das war echt kein schlechtes Handy. Ich meine, ich kenne niemanden, der das hat, bis auf den, der das halt mal mitgebracht hatte, weil er irgendwie auch Interesse daran hatte, sich das zu bestellen und mal meine Hand zu haben. Das ist echt gut. Ich meine, das ist ein echt solides Handy. Das ist ein Ticken schwerer als diese Samsung Galaxy-Modelle. Ein bisschen leichter als das iPhone. Liegt super in der Hand. Bedient sich absolut flüssig. Hat eigentlich eine ganz witzige Oberfläche mit diesen Kacheln. Also ich war echt begeistert. Ich fand es gar nicht so schlecht. Ich meine, dafür, dass es jetzt das erste Smartphone von Nokia ist, fand ich es echt gut. Ruckelt da der Hintergrund auch? Nee. Ich habe das bei mehreren Smartphones gesehen. Außer bei iPhones ist das irgendwie bei allen, dass so der Hintergrund sich mitbewegt, wenn man die einzelnen Seiten durchscrollt. Mhm. Und das ruckelt meistens. Ich find das furchtbar. Mhm. Ich hatte mal einen Artikel gelesen vor ein paar Wochen, aber noch nicht ganz. Da hat jemand technisch erklärt, warum das bei Android-Geräten eigentlich immer nur ruckeln kann. Das stimmt schon, was du da beobachtest, ist vollkommen richtig. Und die können das einfach technisch nicht anders irgendwie umsetzen, weil es ist einfach im Kern so programmiert, dass die Grafik da irgendwie so funktioniert, wie sie halt funktioniert, und dann ruckelt das. Ich muss das mal raussuchen. Yeah. War ein etwas längerer Artikel. Das ist bei dem iPhone eben nicht oder beim iPad. Und das ist ein Nokia Lumia. Gut, ich meine, das hat jetzt einen schwarzen Hintergrund gehabt, deshalb kann ich das wahrscheinlich schlecht beurteilen. Aber grundsätzlich wirkt es extrem flüssig und es hat echt Spaß gemacht, dieses Telefon zu bedienen. Wahrscheinlich hat Apple einfach nur so ein Trivialpatent auf nicht ruckelnde UIs. Und die anderen dürfen es nicht. Ja, oder müssen halt bezahlen. Genau. Ja, aber bei den Windows Phone habe ich auch schon viel Gutes von gehört. Wahrscheinlich haben die halt einfach das Problem, dass die mit Windows Mobile damals so verkackt haben, dass sie halt jetzt einiges irgendwie an Image-Zeug wieder rausholen müssen, damit sich die Leute die Dinge überhaupt erstmal angucken. Ich hatte selber irgendwie 4 Jahre so ein Windows Mobile Smartphone, das war halt noch so vor dieser iPhone-Zeit, wo du nichts anderes an wirklich benutzenswerten Smartphones hattest. Und das war halt wie die Pest am Arsch. Also ja, es ist ohne Witz übertrieben, um irgendwie so ein Tweet abzusenden, was ohne zu lügen 3 Minuten beschäftigt, weil du erstmal die App hochbooten musste. Und das war alles voll Schrott. Und ich glaube, dass da der ein oder andere halt wirklich keinen Bock mehr darauf hat und sich die ganze Geschichte deswegen irgendwie nicht wirklich anguckt. Also ich gehöre da auf jeden Fall auch dazu. Ich bin jetzt irgendwie mit meinem Android glücklich und da habe ich alles, was ich brauche. Und das Windows Phone, das ist ungefähr genauso an mir vorbeigegangen wie die Whitney Houston. Ja, ich habe ja vor 2 Wochen mein allererstes Smartphone bekommen und das ist ein iPhone 4S und damit bin ich super zufrieden. Alles andere, was ich mir angeschaut habe, fand ich einfach nur nicht so toll. Also wie gesagt, mit diesem ruckelnden Hintergrund war für mich schon wieder ein K.O.-Kriterium. Redest du oft mit Siri? Nein, ich habe ehrlich gesagt Siri sogar ausgeschaltet. Oh. Weil ich irgendwelche Antworten an Apple schicken wollte. Ach so. Die schickst du so oder so. Ja? Apple kriegt ja alles mit, was weiß. Du da tust. Siri sagt ja dir, was du schickst. Ja, genau. Ja, aber mit diesem Siri-Ding, also wir haben ja bei uns in der Firma irgendwie so ein Testgerät, iPhone, was ich das ein oder andere mal irgendwie unter der Fuchtel habe, um halt Zeug durchzutesten. Ich habe mich auch irgendwie mal ganz kurz mit diesem Siri-Ding auseinandergesetzt, aber ich habe nicht wirklich irgendwie interessante Sachen gefunden, die entweder funktionieren oder was du davon hast. Also das Einzige, was irgendwie bei mir funktionierte, war, sag mir mal, das Wetter. Und dann hat er mir mehr oder weniger das Wetter gesagt, aber alles andere wurde entweder, alles andere wurde entweder nicht erkannt oder ich wusste überhaupt nicht, was ich das Ding fragen soll. Ja, du kannst es fragen, ob sie dich heiraten will, das hat auch gerade einer im Chat geschrieben. Manchmal antwortet sie dann irgendwelche lustigen Sachen. Also was ganz lustig ist, dass du kannst irgendwie in den Einstellungen vom Siri sagen, welcher Kontakt aus deinem Telefonbuch du bist, um mit Namen angeredet zu werden. Da kannst du einen lustigen Spaß machen, dass du einen Kontakt namens, was weiß ich, arschgefickter Hurensohn anlegst und machst es als dich selber und dann beschimpft dich dein Telefon die ganze Zeit. Wenn du das dann bei einem Telefon machst, was nicht dir gehört und wieder in Umlauf bringst, kann das für einige Erheiterung sorgen. Aber ansonsten habe ich noch keine schöne Anwendung für Siri gefunden. Du kannst dich natürlich auch hochloben lassen, wenn du dich irgendwie Himmelsfürst nennst oder sowas. Achso, so eher großer Meister. Großer Meister, Himmelsfürst oder sowas, genau. Da gab es neulich eine ganze Folge Big Bang Theory, wo der Raj, oder Rajesh, wie der heißt, Siri bekommen hat und sich dann irgendwie sexy hat nennen lassen von ihr. Und wird immer, hey, sexy. Und dann hat er sich immer ganz doll gefreut. Wobei, ich habe ja für Android so einen Siri-Klon, Flingo oder sowas heißt das. Da kannst du halt auch so navigieren nach A oder mach hier und da. Das benutze ich ab und zu, wenn ich dran denke, mal zum SMS schreiben. Das ist wirklich ganz okay. Da kannst du halt so sagen, hier Nachricht senden an XY, bla bla bla. Und sparst dir halt die ganze Getipperei. So, das fand ich hier noch ganz nett. Navigieren tue ich nie. Ja, aber ich weiß es nicht. Irgendwie ist es zwar technisch möglich, aber man kommt sich schon irgendwie doof vor, wenn man mit so einem Gerät redet. Das ist eine Frage der Gewöhnung. Das glaube ich auch. Ja, wobei so ein Telefon ist dafür noch relativ gut geeignet, weil das ja sowieso schon ein Device ist, wo du halt irgendwie dich unterhältst. Ne? Jetzt so mit meinem MP3-Player reden, fände ich vielleicht noch ein bisschen abgefahrener. Aber ja, im Zug oder so ist es vielleicht ein bisschen blöd, wenn jeder irgendwie redet. Nächster Track und du hast überall noch nächster Track, Stopp, Pause, ist vielleicht ein bisschen komisch. Aber ich glaube, zu Hause ist es verdammt cool. Wenn du dann irgendwie dein Google TV hast mit deinem Google Handy oder dein Apple TV mit deinem Apple Handy und dann nach Hause kommst und sagst, Siri Pro 7 oder Siri Nachrichten 20 Uhr und dann geht um 20 Uhr die Kiste an. So, ich glaube, da gibt es eine Menge cooler Fälle, oder wo man das wirklich gut nutzen kann. Siri Pizza bestellen und dann ruft er gleich bei deiner Pizzeria an und weiß, was du willst. Ja, oder zum Siri Beispiel. Klospülung. Ja, also das stelle ich mir dann schon komisch vor. Ja, brauchst du so ein japanisches Hightech-Klo. Erzähl uns doch mal was über das japanische Hightech-Klo, Christian. Ja, die haben kein Klopapier, sondern die haben unten so eine Fontänengeschichte, die dann so einen kleinen Brunnen hochmacht und dich von unten abwäscht. Und wie machst du dich trocken? Ich glaube, es gab sogar noch einen Föhn. Ich muss mal gucken. Also irgendwann, ja, ich weiß nicht, ob das ein Video war oder im Fernsehen oder sonst was, aber so wie crazy japanische Toilettentechnik. Ich guck mal, ob ich da was finde. Also wenn es da so ein Spüldevice gab, was dich irgendwie nass spritzt, dann gab es auch, es war jetzt kein Abtrockentuch, aber irgendwie so eine Föhngeschichte oder sowas. Aber der Chat meint gerade die japanischen WCs filmen dich. Oder und schwupps ist man auf irgendwelchen Special Interest Internetseiten, ohne dass man es weiß. Ja, stimmt. Da hättest du natürlich auch gleich wieder so ein Geschäftsmodell, ne? Ja, welches? Ja, Zeug. Klos mit Föhn. Zeug ins Internet stellen. Was die Leute für ein Zeug mit ein BD oder dieses GLaDOS Siri. Ich muss hier ständig lesen, das ist voll ablenkend irgendwie. Ja, aber BD trifft es ja, also dieses japanische Klo hat dann mehr oder weniger so ein automatisches BD integriert. Ja. Ja, das mit dem Chat. Das war ja mal voll. Ich wollte gerade sagen, das mit dem Chat ist irgendwie so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Einerseits hast du da so mehr oder weniger die Schattenredaktion im Hintergrund, die dir direkt irgendwie mit Links alles entgegenwirft, was du überhaupt nur brauchen kannst. Andererseits, sobald du irgendwie noch so ein Auge drauf wirfst, lenkt es halt auch ein bisschen ab. Ja. Da muss ich noch so einen Weg für mich finden. Aber das müssen wir alle. So BDs waren doch irgendwie mal voll, also meine Eltern hatten keins, aber ich weiß, eine Menge Wohnungen von Freunden, also die hatten irgendwie BDs, aber ich kenne niemanden, der das Ding ernsthaft benutzt hat, außer vielleicht mal zum Füße waschen. Wer hat sich denn da mal den Hintern gewaschen? Ich glaube, das ist ein Kulturding. Wenn du jetzt in südliche Länder fährst, ob das jetzt Italien, Südfrankreich, Kanaren oder sonst was ist, also überall, wo es warm ist, hast du zumindest in Hotels oder so diese Dinger drin. Also ich wüsste jetzt kein südliches Land, in dem ich war, wo ich keins hatte. Hast du schon mal benutzt? Ich glaube nicht im Sinne des Erfinders. Oder ich glaube einmal im Sinne des Erfinders. Aber nicht zum Haare waschen, oder? Nee, also so Füße waschen auf jeden Fall. Oder so, ja, als Kind hast du das halt auch irgendwie im Urlaub dann benutzt, um, wenn du vom Strand gekommen bist, die Füße zu entsanden oder sowas. Ich glaube, ich habe es einmal versucht, im Sinne des Erfinders zu benutzen, fand es dann aber sehr mysteriös. Sehr intime Themen heute, ja, das stimmt. Ja, wie immer. Habe ich schon erwähnt, dass meine Hose wieder aus ist? Ja, nur deswegen schalten die Leute hier ein. Glaubt das jemand? Ich weiß nicht, wir müssen einfach Bilder posten. Ja, ist klar. Ja, Stille. Dann kommen wir halt einfach weg von den intimen Themen. Aber ich habe noch was Ekelhaftes. Ich habe heute gehört, dass Markus Lanz Wetten, dass moderieren soll. Das ist dieser Talkshow-Typ, ne? Genau, ist das bestätigt oder ist das nicht bestätigt? Wenn ja, finde ich das total schrecklich. Ich finde ihn so ätzend, den Typ. Kann ich dir zumindest... Ich habe kein Fernsehen. Ja, ich habe meinen Fernseher eigentlich auch nur, um irgendwie Filme und sonst was zu gucken. Oder mal Arte. So mit dem Unterhaltungsfernsehprogramm habe ich auch nicht wirklich viel zu tun. Oh, der feine Herr guckt Arte. Ja. Ja, irgendwo, wenn man schon Rundfunk... Gebühren bezahlt, dann muss man sich das auch irgendwie die Sachen holen, die man dann irgendwie noch toll findet. Und so Arte gucke ich gerne, Phoenix gucke ich gerne und jo. Was guckst du da? Nur Serien. DVD. Natürlich nur auf DVD, du streamst die ja nicht oder so. Nö. Ich nicht? Nee. Ja, Serien ist ja das Thema, wo ich nicht wirklich mitspielen kann. Da kriege ich zwar die ganze Zeit immer nur Sachen empfohlen, aber komme nicht wirklich dazu. Aber du hast doch neulich Breaking Bad geschaut, oder? Ja, genau. Breaking Bad war jetzt mehr oder weniger so die erste Serienerfahrung, die ich seit A-Team irgendwie mal wieder gemacht habe. Was ich aber auch dann hast du aber mit einer sehr guten angefangen. Ja, genau. Und da bin ich auch wirklich schwer begeistert. Jetzt habe ich als letztes Dexter irgendwie mal empfohlen bekommen. Ja, das ist auch sehr gut. Okay, also das lohnt sich irgendwie, da auch mal einen Blick reinzuwerfen. Das ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingsserien. Viel Blut. Ja, dann nein, erzähl nicht mir deswegen, doch mal, aber das mir ist doch mal sehr Dexter nett. Irgendwie schmackhaft. So ganz grob irgendwie, worum geht's denn da, ohne dass man zu viel verrät und ist es irgendwie, ja, was gibt's denn da so Erwähnenswertes? Ja, es geht halt um einen Typ, der selbst Serienmörder ist, also und bei der Polizei arbeitet und Serienmorde aufdeckt. Dafür die, also quasi die Abteilung für die Blutspritzer zuständig ist. Und dadurch sehr viel darüber weiß, wie er seine eigenen Spuren am besten verwischen kann. Das macht das Ganze irgendwie sehr interessant und mit ganz netten Twists in den Geschichten dann immer. Ist da irgendwie jede Folge in sich wieder abgeschlossen oder ist das so eine Geschichte, die weiter erzählt wird wie bei Breaking Bad? Weil das war das, was mir da halt relativ gut gefallen hat. Und das andere, was ich so an Serien wahrnehme, ist irgendwie so, keine Ahnung, Dr. House gibt's irgendwie oder sowas oder Doctor Who oder frag mich nicht. Und da habe ich immer das Gefühl, dass es so ist wie so ein bisschen diese Serien früher, egal ob das jetzt The Knight Rider, das A-Team oder irgendwie, was weiß ich, die Batman-Serie ist, wo du halt immer mehr oder weniger so ein gleiches Szenario hast, wo dann so eine Folge eine abgeschlossene Geschichte ist. Also es ist unterschiedlich. Manchmal haben sie Folgen, wo es nicht so, also wo es wirklich nur um ein Thema geht in der Folge. Und dann ist es am Ende auch, also ich meine, es ändert sich auch schon viel in seinem Leben, also um diese Hauptperson von dem Leben, in der Hauptperson. Aber es ist auch zum Teil einfach so, dass sie dann einen Fall erzählen und danach geht es dann in der nächsten Folge erst ein bisschen weiter im Leben von der Hauptperson halt. Oder also, schreit gerade jemand, das ist falsch. Komplett falsch, sorry, aber es ist falsch. Also so eine Mischung, oder? Also einerseits so Storys und dann so eine Main-Storyline, die sich irgendwie ein bisschen langsamer weiterentwickelt. Ja, also eine Main-Storyline gibt es auf jeden Fall. Der in den 4 oder 5 Staffeln, die ich jetzt gesehen habe, ändert sich das Leben von dem Hauptdarsteller sehr stark sogar. Ist die abgeschlossen? Ohne, dass ich jetzt zu viel verraten will. Nee, die läuft noch. Die läuft noch. Und wie viele Staffeln gibt es da so jetzt schon? Auf DVD oder in, ja, eben, in Amerika? Das weiß ich nämlich nicht genau. Verfügbar. Also ich habe 4 auf DVD, also hier in Deutschland. Kann sein, dass es mittlerweile die 5. gibt, aber das bin ich mir nicht sicher gerade. Ja, dann werde ich irgendwie mal auf dich zukommen und da mal einen Blick reinwerfen. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall. Wenn du auch noch eine andere coole Serie, die ist nicht so ganz bekannt wie Dexter, ist Rom. Fand ich, also ist abgeschlossen, sind nur 2 Staffeln gewesen, also mehr oder weniger abgeschlossen, die haben es dann leider abgesetzt. Aber das war eine sehr, sehr, sehr tolle Serie. Mit sehr viel Aufwand auch produziert. So ein geschichtliches Ding? Es ist so ein bisschen ein geschichtliches Ding, aber man kommt sich nicht vor wie in einer Geschichtsstunde, wenn man das schaut. Also eher so Geschichte nacherzählt oder einfach nur so Storys in diese Zeit reingelegt? Es sind Storys in diese Zeit reingelegt. Ich meine, da sind auch ein paar geschichtliche Fakten dann mit drin. Also es geht ja um Rom und Geschichte von Rom auch und aber im Prinzip ist es halt eine Serie, in der einzelne Charaktere die Hauptrolle spielen und wie die ihr Leben in Rom gestalten und wie sich das weiterentwickelt halt. Also auch so Krieger, die in dieser Zeit halt in der Armee waren und so. dann mit in den Krieg ziehen und... Habe ich noch nie was von gehört, aber wie gesagt... Ich lief sogar mal im Fernsehen, glaube ich. Ich meine, die kamen mal im Fernsehen, ja. Ja, irgendwie RTL 2 oder sowas, aber ist auch an mir vorbeigegangen. Es hat gerade einer im Chat geschrieben, hier, Arnus der Fünfte, irgendwie Game of Thrones, kann ich nur zustimmen. Also die ja. Habe ich neulich auch gesehen und es ist, also, Breaking Bad ist gerade irgendwie aktuell und Game of Thrones, das hat mich so weggeblasen, das war unglaublich. Da ist jetzt die erste DVD auf, die erste Staffel auf DVD rausgekommen. Ja, die habe ich natürlich auch. Oh, nee, Quatsch. das fand ich so unfassbar, diese Serie. Die ist so clever und es ist so gut gemacht und es ist so, das ist gut. Ich freue mich schon, im April kommt, glaube ich, die zweite Staffel. Hast du da auch die Bücher zugelesen gehabt? Nee, ich wusste es gar nicht. Ich habe es natürlich dann im Vorspann gesehen, dass es auf einem Buch basiert, aber ich bin darauf gestoßen, weil ich irgendwo mal geguckt habe, okay, was wurde da eigentlich für irgendwelche Awards neulich nominiert für so Fernseh-Awards in Amerika und habe ich gesehen, irgendwie als eine der besten Serien da nominiert. Da dachte ich mir, muss ich mal angucken und dann war das noch irgendwie so ein bisschen so Ritter-Fantasy gemischt irgendwie. Da dachte ich mir, hey, cool, ist genau mein Ding, das guckst du dir mal an. Und da habe ich angefangen und konnte überhaupt nicht mehr aufhören. Ich war total von der Rolle. Nicht jetzt noch, wenn ich dran denke, das ist einfach unglaublich. Ne? Ich fand am besten die Szene ganz am Schluss in der letzten Folge, wo die ja, okay. wo die aus dem Feuer wieder aufersteht, aber okay. Das Drachenmädchen meinst du? Ja. Und die Drachen, die sind so toll. Ja. Ich habe auch als Kind die Bücher gelesen und ich muss schon sagen, ich finde die Serie echt toll, aber manchmal finde ich schon, dass es sehr kurz gefasst ist und wenn man die Bücher nicht kennt, teilweise echt schwer zu verstehen ist, was da eigentlich los ist. Also so diese ganzen politischen Dinge da hinten, ja. Hinten dran eigentlich. Also in den Büchern war das sehr viel Politik zwischen den Familien und den einzelnen Ländern, die es da, Königen, die es da gab. Ja, ich finde, es kommt in der Serie eigentlich sehr gut rüber und das hat man auch gemeint irgendwie. Ich finde die Serie extrem clever, weil es ist eigentlich keine Serie, wo du so stumpf irgendwie zuguckst. Du musst schon irgendwie dranbleiben, um zu verstehen, warum jetzt wer was sagt. Und ich meine, da ist ja jeder Dialog wirklich wichtig. Ja, und es ist vor allem auch nicht so viel Fantasy jetzt, wo man denkt die ganze Zeit so, oh, ein Monster nach dem anderen oder sowas. Ja. Außerdem finde ich den Soundtrack total geil. Ich finde diese Anfangsmelodie, die ist so total synthie-mäßig zusammengehauen. Die ist, ich finde die so cool. Wenn die kommt und so, ich freue mich da immer voll. Dann kriege ich so voll den Auftrieb. So. Ja. Das finde ich total cool. Ja, aber ich finde auch das Video von dem Vorspann sehr geil. Ja, das ist cool gemacht. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Da sieht man ja das ganze Land eigentlich und wie sich die kleinen Städtchen dann aufbauen und die Riesenmauer und so. Ich finde das echt toll gemacht. Auch das ist schon so ein Detail. Ich meine, du guckst die ersten beiden Folgen und denkst dir, boah, eigentlich möchte ich noch gern mehr darüber wissen, was da eigentlich passiert. Und dann habe ich mir mal ganz langsam, stückchenweise den Vorspann angeschaut, um zu gucken auf der Karte, wo ist da eigentlich was? Wer rennt da eigentlich gerade wo rum? Ja. Also selbst der Vorspann ist da eigentlich inhaltlich echt zielführend. Ja, und vor allem ändert er sich immer ein bisschen so. Je nachdem, echt? Was gerade in der Folge drin vorkommt, ja. Oh, hab ich gar nicht gemerkt, was ändert sich da? Ja, es ist immer so, also ich meine, das hatte sich ein bisschen geändert, also dass wenn, weil am Anfang war ja zum Beispiel die, diese ganzen Reiter, wie heißen die? Ach, das habe ich jetzt den Namen vergessen. Aus diesem warmen Land, ja, die waren am Anfang, ganz am Anfang, glaube ich, nicht mit dabei und dann kam das auch noch nicht im Vorspann so richtig. Es war dann erst später, als sie dann in die Stadt geritten sind, kam dann auch die Stadt im Vorspann und sowas. Ja, mir ist auf jeden Fall zu empfehlen. Also die Serie, wer es noch nicht gesehen hat, sollte da mal reinschauen. Wer so ein bisschen Fable hat für Rittergeschichten und so, auf jeden Fall. Und jetzt gibt es ja auch die DVD und das heißt, es ist überhaupt gar kein Problem, sich das zu kaufen. Und es gibt keine Entschuldigung mehr. Ganz genau. Ja, dann gucke ich mir zumindest mal den Pilot an, damit ich mal mitreden kann. Dann werden wir mal sehen, ob mich das überzeugt oder nicht. Hat einer von euch, nachdem ich ja hier irgendwie das letzte halbe Jahr einen Zombie-Film nach dem anderen gesehen hat einer von euch diese Zombie-Serie da gesehen? Wie heißen die nochmal? Walking Dead? Walking Dead, genau. Noch nicht, aber ich habe schon einiges drüber gehört und die werde ich mir auf jeden Fall auch noch an. Weil da habe ich sehr viel Gemischtes drüber gehört und ich weiß noch nicht, ob ich mich daran trauen soll Ein Kollege meinte, der wäre scheiße. Die Serie wäre scheiße. Aber naja, gut. Das ist halt immer Geschmackssache. Es gibt auch viele, die The Wire toll finden. Und es ist sicherlich auch eine tolle Serie für Leute, die auf so, ja, Polizisten-Krempel stehen. Aber ich glaube, das ist immer Geschmackssache, was einem gefällt und was nicht. Muss es sich halt einfach mal angucken. The Wire hört sich an wie so eine Casting-Show. Nee, das ist gar nicht. Das ist so ein, es spielt in Baltimore und es geht eigentlich um den Kampf von der Polizei und den Leuten, die im Ghetto wohnen und sowas, wie die ganze Zeit halt sich selbst und alle anderen irgendwie das Leben schwer machen. Und ich meine, da gibt's 5 Staffeln von. Ich habe sie alle 5 gesehen, obwohl ich die Serie irgendwie doof fand. Aber es ist an sich eigentlich eine gute Serie, aber man muss einem, also es muss einem gefallen. Das ist diese Art. Und es ist weder besonders lustig noch irgendwie Fantasy drin oder sowas. Aber lohnt sich sicherlich auch zu schauen, wenn man sowas mag. Ich schreibe mir jetzt erstmal Dexter auf die Liste und Walking Dead Dings da. Und dann eventuell, wenn irgendwas von denen nicht gut sein sollte, dann nehme ich mir mal das Thrones-Ding davor. Was schreibst du dir auf? Dexter und? Dexter und Walking Dead. Dexter, Walking Dead, genau. Und danach dann hier Game of Thrones. Da, da, da, da, da, da. Damit ich auch mal wieder mitreden kann, weil ich gucke nur Filme. Willst du vielleicht auch mal was Lustiges sehen? Weil das sind jetzt alles nicht unbedingt lustige Serien. Aber du stehst nicht so auf die Dinger, wo sich die Geschichte nicht ändert, oder was? Das würde ich gar nicht sagen. Also ich habe halt generell nicht so den Bezug zu dem Seriengenre. Also Breaking Bad habe ich geschaut und danach habe ich jetzt irgendwie nochmal Big Bang Theory halt auch gestartet, was ich auch sehr lustig finde. Das ist ja auch ein Muss als jemand, der sich mit Computern auskennt. IT-Nerd, ja. Stimmt, da gab es doch früher auch diese IT-Crowd, die da irgendwie so Support im Keller von so einer Firma gemacht hat, ne? Das war auch sehr cool. Ja. Stimmt, das ist irgendwie jetzt so. Jetzt auch so ein 4 bisschen, Staffeln von mittlerweile. Ja, genau, das ist so ein bisschen irgendwie die Weiterentwicklung davon. Nein, eigentlich nicht. Also ich finde es relativ ähnlich. Also gut, das sind halt so sind halt theoretische Witze. Physiker, ne? Die sind halt irgendwie nochmal kranker als irgendwie Computerfreaks. Stimmt. Was wäre denn ein lustiger Tipp gewesen? Ja, zum Beispiel Big Bang Theory. Aber How I Met Your Mother finde ich auch sehr gut. Das habe ich im Urlaub mal ein bisschen reingeschaltet. Das läuft ja, glaube ich, auch im Fernsehen, ne? Da habe ich mal 1-2 Folgen gesehen, aber da kann ich, ich weiß nicht, das hat nicht gefunkt bei mir. Kann aber auch sein, dass das daran liegt, dass ich halt mittendrin irgendwie im Fernsehformat mehr oder weniger eingestiegen bin. Und gar nicht die Leute kennen, nicht weiß, worum es geht und dann fehlt dir wahrscheinlich einfach das, um es gut zu finden. Also bei How I Met Your Mother eigentlich was ist, da ändert sich die Geschichte nicht so doll, dass man jetzt, dass die Charaktere sich sehr stark verändern oder so, dass du von Anfang an geguckt haben musst, um zu wissen, was die für eine Veränderung durchlebt haben, ist da eigentlich nicht so schlimm. Von daher müsste das eigentlich gehen, auch mitten reinsteigen. Ja gut, dann hat es halt einfach so bei mir nicht funktioniert. Also dann fand ich den Humor vielleicht nicht so gut oder ich weiß nicht, also da habe ich jetzt nicht das Bedürfnis gehabt, mir noch 1-2 Folgen anzugucken. Dann findest du vielleicht Chuck besser. Das kenne ich auch nicht. Das ist auch eine sehr geile Serie. Auch so ein bisschen, also ganz, ganz wenig Fantasy mit drin, weil der so so mit Daten aus irgendeinem Spionage-Computer in seinen Kopf runterlädt und die dann aber nicht direkt abrufen kann, sondern immer, die werden durch irgendwas getriggert, also er sieht irgendwas und dann wird es quasi so wie so ein Flash in seinem Kopf wieder hervorgeholt und dann weiß er plötzlich irgendwelche Geheimnisse und dadurch wird er natürlich von der Regierung irgendwie verfolgt und von anderen Bösewichten verfolgt und das ist ganz lustig. Ja, wie gesagt, die nächsten 2 oder 3 sind ja jetzt erstmal gestafft, von daher kann ich, glaube ich, nicht so viel gleich mir irgendwie vornehmen. Und das werde ich eh wieder vergessen haben, bis ich mit den anderen durch bin. Jo. Ansonsten, Serien, ich weiß nicht. Also ich habe da zumindest nichts mehr zu sagen, weil ich kenne halt nichts. Irgendwann habe ich nochmal den Tipp bekommen, wie hieß es? My Name is Earl? Gibt's da sowas? Ja, das gibt's auch. Das soll, glaube ich, auch ganz gut sein. Ja, das finde ich auch sehr gut. Also, da geht's halt um so einen Typ, der aus irgendwelchen Gründen sich sein Leben ändern möchte und dann anfängt, sich eine Liste zu erstellen. Erstmal, also es geht sehr darum, dass das Karma halt zuschlägt, ja, und er jetzt sein Karma verbessern möchte und deswegen sich eine Liste macht von allen Leuten, denen er in der Vergangenheit irgendwie Böses getan hat und sich dann bei denen er entweder entschuldigen möchte oder das halt wieder gut machen möchte. Und daraus entstehen halt ganz lustige Sachen, vor allem, weil er immer versucht, es irgendwie gut zu machen wieder. Und das nicht immer so einfach ist, wie er sich das vielleicht vorstellt. So ein bisschen so die Shit-Happens-Serie. Also irgendwie Zeug geht halt daneben. Ja, doch. Ein bisschen, ja. Na gut, dann empfehle ich einfach mal was jetzt, weil Serien würde ich jetzt mal als durch betrachten. Oder der Tom hat noch irgendwas, was wir total vergessen haben? Nö. Nö? Mir reicht's jetzt auch mit Serien, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Okay. Dann komm, bring du doch mal ein Thema, weil sonst würde ich den Schlag zu Filmen machen und das ist ja auch wieder gleiches, ähnliches Metier und dann wird es vielleicht wirklich zu eintönig. Vielleicht hast du noch was anderes auf der Pfanne. Ich hatte heute noch gelesen, dass MySpace 1 Million neue Nutzer hat. Das hat mich extrem überrascht. Ich dachte eigentlich, MySpace sei tot. Aber Justin Timberlake hat's gepackt. Ja? Der singt nicht nur gut, der kann auch gut Social Media. Der hat sich ja irgendwie Anteile gekauft vor Weihnachten war das. Und jetzt auf einmal haben alle sich da angemeldet und jetzt hat MySpace 1 Million neue Nutzer. Und sie behaupten, es läge am neuen Player, den sie da integriert haben, weil vorher war dieser Player ja wohl irgendwie ein bisschen unzureichend, also nicht bedienungsfreundlich und so. Ich finde den jetzt immer noch nicht bedienungsfreundlich. Der öffnet sich, glaube ich, so im Hintergrund in so einem Pop-up und das ist irgendwie weiß ich nicht, also kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich finde die ganze Seite nicht bedienungsfreundlich. Ich wollte gerade sagen, so MySpace also ist doch irgendwie so die Pest am Arsch itself, oder? Weil ja, heute hast du es aber mit deiner Pest am Arsch. Nee, ja, stimmt, das war es aber auch noch nie. Ich weiß noch, als ich damals als MySpace neu war und ich wollte mir auch eine MySpace-Seite machen, ich habe überhaupt nicht verstanden, warum ich mich so abkrampfen muss, diese Seite zu designen. Das war ja eine Katastrophe. Du musstest in irgendwelchen Text-Areas irgendwie CSS-Code eingeben und hast da, also da gab es Firmen, die Geld damit verdient haben, MySpace-Seiten für dich zu designen. Also total lächerlich und danach hat es ja auch keiner mehr benutzt. Dann kam Facebook, also, MySpace hatte ja irgendwie auch noch einen größeren Fokus auf Musik als auf jetzt die so eine Art vernetztes Social-Internet-Präsenz, oder? Also es wurde ja hauptsächlich irgendwie von Bands, Möchtegern-Bands oder, weiß nicht, anderen Leuten. Ja, die hatten schon die großen Bands, die haben ja heute noch die großen Bands da drin, aber die Seiten sind teilweise nicht mehr aktuell und werden halt nicht mehr gepflegt und du was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Ich hatte eben noch einen guten Punkt, aber jetzt habe ich ihn vergessen. So ein bisschen wie diese Artist-Pages bei Last.fm, nur halt selbstverwaltet, oder? Ja. Aber also ich war wirklich bewusst auf keiner einzigen MySpace-Seite in meinem Leben irgendwann mal. Ich habe immer, wenn ich mal drauf gekommen bin, waren es gefühlt für mich irgendwelche Seiten, die ewig lange geladen haben und dann hattest du automatisch Sound, der anging und so viel hat sich bewegt, dass du dass in dem epileptischen Anfall nicht weit entfernt warst. Aber so, das ist das, was ich an Erinnerungen an MySpace habe. Das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, GeoCities 2.0. Also ich habe viele, also ein paar Freunde, die Musiker sind und von denen weiß ich, dass sie MySpace immer noch auch sehr stark nutzen, um ihre Bands oder ihre Musik an den Mann zu bringen. Das ist auch immer noch so. Aber auch ja, einfach nur, weil du da so Infrastruktur hast, oder? Also du lädst deine Songs hoch und musst dich halt um so Player-Geraffel und alles gar nicht kümmern. Ja, oder und du musst dich nicht um HTML und du musst dich nicht um HTML und CSS und Programmieren oder sowas kümmern. Und das können die in den meisten Fällen auch gar nicht. Also deswegen sehen die kennen sich damit überhaupt aber auch so aus. Nicht aus. Ja, das ist wahrscheinlich so, ja. Ja, aber ich finde, MySpace, die haben es auch total verrafft, irgendwie diese sozialen Verbindungen hinzukriegen. Du hattest zwar unten immer deinen Message-Stream, da hat aber jeder, nachdem du irgendwie 50 Freunde hattest, irgendeinen Scheiß drauf gepostet, irgendwas ganz Eigenes. So, hey, hier ist mein Foto, hier ist mein, weiß ich nicht was. Irgendwann, es war nur so ein Spam-Kanal. Du konntest Lieder nicht wirklich kommentieren, einzelne, du konntest da nichts empfehlen und zumindest nicht irgendwie benutzerfreundlich. Also ich finde, das ging komplett an der Idee vorbei. Also nur weil ich da mal eine Musik hochladen kann, muss es, also bringt es für mich jetzt noch nicht wirklich viel Mehrwert. Und ja, du kannst dich halt darstellen, du kannst deine Lieder präsentieren, also auf eine relativ einfache Art und Weise, ohne dass du jemanden brauchst, der das auf CD presst oder verkauft oder sowas. Ja, aber da gibt's auch viel schönere Seiten, Soundcloud, Bandcamp. Ja, jetzt vielleicht, ich weiß nicht, wie lange es die schon gibt, aber MySpace war da ja eine der ersten. Das stimmt, deshalb waren sie wahrscheinlich auch irgendwie lange Zeit da irgendwie führend. Aber die haben es halt verschlafen, sich da irgendwie weiterzuentwickeln. Wahrscheinlich war diese ganze Plattform auch so miserabel aufgesetzt und programmiert, dass die einfach nicht anders konnten, außer da eventuell einen kompletten Relaunch zu machen und dann die Hälfte der User zu verlieren. Vielleicht hat sich da nie einer rangetraut. Die haben doch sogar einen Relaunch gemacht und ich finde, und ich meine, meiner Meinung nach ist es danach nur noch schlimmer geworden. Echt? Ja, aber das hast du ja oft bei so Dingern gehabt. Da gab es ja früher so für Musiker auch so sicher so Dinger wie mp3.de, wo du auch die Möglichkeit hattest, so eine Artist-Page zu machen und halt sowas von dir zu hochzuladen. Und da war es auch so, dass die irgendwie 5 oder 6 Relaunches gemacht haben und nach jedem Relaunch war die Userbasis gehälftet und die Funktionsvielfalt halt auch. Und am Ende hattest du halt irgendwie nur so so Pinnwände, wo dann so ASCII-Blumen drauf gemalt wurden. Tja. Also ich glaube, die besten Seiten für mich sind heute noch Soundcloud, Bandcamp und Facebook mit diversen Integrationen, die es da gibt. Ja, Facebook hat er halt abgeräumt, ne? Ja, schon. Allein wenn du dir irgendwie so die Nutzerzahlen von diesen VZ-Netzwerken anguckst, mit denen ich auch nie wirklich irgendwie mich anfreunden konnte oder einen Sinn da drin gesehen habe, die sind ja auch mehr oder weniger halt stündlich am sich halbieren, ne? Deswegen irgendwann sind die Leute alle auf der gleichen Internetseite. Da gab es doch mal so einen Ansatz von, ich weiß nicht, Google war das nicht, aber irgendwie so ein Firefox-Plugin, wo du so ein lustiges animiertes Männchen hattest und wenn du auf irgendeiner Webseite warst, konntest du dein Männchen halt irgendwie da platzieren und jeder andere, der dieses Plugin hatte und auf der gleichen Webseite war, konnte da halt auch mit seinem Männchen rumlaufen und dann konntest du halt dich auf Webseiten treffen. Okay. Das fand ich ein geiles Konzept. Das hat halt leider nur daran gekrankt, dass es irgendwie keine Sau mitgemacht hat. Aber ja, es ist auch ein bisschen, da gab es ja mal von Google diesen Google Sidebar oder Sidewiki oder sowas. Irgendwie motzt der Chat gerade rum, dass der Stream nicht geht, aber das ist wohl bei dem anderen auch so, da kann ich nichts dran ändern. Hauptsache meine Aufnahme läuft weiter. Also falls uns hier keiner gerade hört, liegt nicht an uns. Deswegen fliegen die wahrscheinlich alle raus, weil die heute irgendwie an dem Server noch rumgeschraubt haben. Der war nachher noch irgendwie, der war vorhin noch irgendwie tot, aber naja gut, scheint zu gehen. Tja. Ja, scheint doch alles zu gehen. Genau, ach, Technikgeraffel nebenbei. ich gucke jetzt einfach mal auf die Dings hier. Auf die Liste. Auf die Liste. Vielleicht finde ich dann noch irgendwie irgendwas, was mich jetzt mal beeinflusst. Was dich was? Was mich beeinflusst hier. Positiv, weil hier hüpft einfach zu viel rum. Ich habe diesen komischen Chat auf und der Broadcaster macht noch irgendwie Errors. Alles irgendwie komisch heute. Das ist noch neu, weißt du, und wenn neue Sachen kommen, dann muss man sich immer erst dran gewöhnen. Vor allem ich muss mich dann umgewöhnen. Wir hatten das ja letztens auch mit dem Zug und so. Ja, aber du könntest doch mal allen Gefallen tun und das Soundbett jetzt wieder anmachen. Ein bisschen Musik. Oh, jetzt hab ich. Ja, Entschuldigung. Ja. Redet doch über das Kochen. Keine Ahnung, würde ich ja, wenn ich es könnte. Ja, das haben wir schon mal versucht, ne? Irgendwie ein Thema als Sendungsbegleitthema zu setzen und immer wieder dahin zurückzuschweifen, aber es hat nicht wirklich funktioniert. Was ich gesehen habe, was ich toll fand, ist, du kennst doch die alten LucasArts Adventures, so Day of Tentacle, hier der Pirat, der Guybrush Threepwood, wie hieß der, Monkey Island und so, ne? Mhm. Und die Hauptentwickler von diesen Point-and-Click-Adventuren haben sich irgendwie hingesetzt und haben, ja, die sind halt nicht mehr bei LucasArts, die haben halt irgendwann mal ihr eigenes Ding gemacht. Und die haben jetzt gesagt, dass sie irgendwie ein Adventure rausbringen wollen in dem Stil von diesen alten Dingern, wo halt alle drauf abfeiern. Und haben das als Projekt bei Kickstarter reingestellt und haben gesagt, wir brauchen irgendwie 0,4 Millionen, um das Spiel umzusetzen. Und das hat 8 Stunden gedauert und dann hatten sie die Kohle und nach 24 Stunden hatten sie 1,2 Millionen. Weil die ganzen Leute halt irgendwie geil auf den Kram sind. Und diese Crowdfunding, so Kickstarter oder so, diese Plattformen, die sind ja schon ganz cool, aber wenn dann wirklich mal wieder so ein Ding durchkommt, wo du echt innerhalb von 8 Stunden sowas umsetzt, das finde ich heftig. Ja, ich hatte das Bewerbungsvideo da gesehen, also als sie dafür geworben hatten, das war auch sehr lustig gemacht. Ja, wenn die jetzt 1,2 Millionen eingenommen hatten, also das Dreifache von dem, was sie ursprünglich wollten, sind es ja wahrscheinlich mittlerweile mehr. Wahrscheinlich wird dieses Spiel jetzt auch nie rauskommen, weil die sich alle schon abgesetzt haben, sonst irgendwo hin. Da ist ja keine Bindung. Also da sagt ja keiner, du spendest hier $5. Nee, Moment. Ach so, ja gut, die haben den Betrag überschritten. Von daher, ja, normalerweise ist es ja so, dass du die Kohle ja erst bekommst, wenn der Betrag erreicht wird. Ne? Also ja. Du halt jetzt nicht dann irgendwie sagen kannst, oh, jetzt habe ich nur 0,35 Millionen, da schaffe ich es nicht, dann setze ich mich jetzt ab, damit ich nicht aufs Maul kriege. Ja. Aber wenn du mehr kriegst, wäre natürlich, ja klar, da hast du natürlich irgendwie die Möglichkeit. Ja. Ja, viel interessanter finde ich, dass solche Plattformen wie Kickstarter oder sowas 5% von den Einnahmen behalten als Vermittlungsgebühr. Und wenn du da irgendwie, ich meine, da gehört ja echt nichts dazu, so eine Webseite dahin zu klöppeln, bei denen du Projekte aufmachen kannst, ein paar Sachen hochlädst, um für dich zu werben, und dann irgendwie ein paar Bezahlsysteme da anzubinden und da den Durchlauferhitzer für die Kohle zu spielen. Und dann kriegst du da auch noch 5% von. Ich glaube, nächste Woche, wenn ich Urlaub habe, programmiere ich meine eigene Crowdfunding-Seite. Ja, brauchst halt nur noch Leute, die irgendwie zu dir kommen dann. Ja, das ist der andere Punkt, aber da arbeite ich dann im nächsten Urlaub dran. Aber das fand ich hart. Ich meine, das ist ein simples Konzept, ja, und so einfach Kohle zu verdienen damit. Aber darauf wolltest du wahrscheinlich gar nicht hinaus. Du wolltest ja, gut, das hast du halt, aber gut, das hast du ja bei Vermittlern oder sowas immer, ne? Ich meine, wenn du dir mal so einen Makler anguckst, was der irgendwie machen muss, das ist ja auch nicht wirklich viel, ne? Der kriegt irgendwie so die Wohnung gestellt vom Vermieter, stellt die bei Immobilien-Scout rein, wartet, bis hier ein Typ bei ihm anruft, dann guckst du die Wohnung an, dann kriegt er irgendwie 2 Monatsmieten-Cottage. Das ist ja auch nicht wirklich viel mehr an Arbeit, was du halt hast, außer jetzt so ein bisschen Organisation oder sonst was. Eben, deshalb bezahle ich die auch nicht. Wenn du aktiv irgendwie jemandem was suchst, ist es vielleicht was anderes, aber ja, klar. Oder diese Sportwetten-Dinger oder sowas funktionieren ja auch nach dem gleichen Prinzip. Du musst halt nur gucken, wo kannst du irgendwie viel Kohle umsetzen und dann zwackst du dir halt einen Prozentteil ab und je nachdem, wie viel da halt durchgeht, bleibt halt so und so viel für dich hängen. Ja gut, bei Sportwetten solltest du schon irgendwie ein gescheites System, also einen gescheiten Algorithmus im Hintergrund haben, der die Quoten richtig berechnet. Sonst ist das auch schon eine ganz kurze Angelegenheit. Aber bei den Maklern sehe ich das genauso. Also ich wüsste auch nicht, warum ich jemals einen Makler bezahlen soll. Als wir uns eine Wohnung gesucht hatten, hatte ich auch weiß nicht, mehrere Makler gesehen, die nichts anderes gemacht haben, als kurz die Hand geschüttelt. Das ist die Wohnung, gucken Sie sich einfach mal an. Ja, wenn Sie Interesse haben, können Sie sofort haben oder ansonsten halt nicht. Die hat dann für 5 Minuten Arbeit 2, 3 oder 2,5 Monatsmieten verlangt. Und das, also, was ist das für ein Job? Ja. Ich glaube, deshalb macht auch jeder. Wo kriegt man denn so einen Job? Ich glaube, du musst noch nicht mal irgendwas können dafür. Also du musst dich einfach nur, also ich meine das jetzt nicht abwertend oder so. Ich meine, es gibt ja auch gute, schwarze Schafe gibt es immer, aber grundsätzlich, ich glaube, du kannst dich nebenberuflich einfach noch als Makler melden. Und wenn du halt Leute kennst, die ihre Wohnung da irgendwie vermieten wollen und sagst, ich mache das für euch, dann kriegst du da noch die Kohle für. Und wenn du dich ja nicht allzu doof anstellst, glaube ich, ist das auch eine Option. Also ich verstehe das eigentlich nicht, warum da nicht der Vermieter Geld bezahlen muss. Aber das ist ja auch nur hier in der Gegend so, dass die Wohnung mieten wollen oder das Haus mieten wollen, kaufen wollen, dass die das bezahlen. Es gibt andere Gegenden, da ist es wirklich so, dass derjenige, der das Haus verkaufen oder vermieten will, dann auch den Makler bezahlt. Mit Gegenden meinst du Länder oder jetzt hier innerdeutsche Landstriche? Ich glaube, das ist sogar hier innerdeutschland unterschiedlich. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also ich kann das bisher immer nur in die Richtung, dass ich als Mieter oder als Käufer irgendwas bezahlen müsste. Nicht der Vermieter oder Verkäufer. Und ich sehe es auch gerade im Chat. Also in Norwegen bezahlen die Vermieter oder so. Also ja, ich muss, also wenn ich als Vermieter einen Mieter haben möchte und möchte mir die Arbeit sparen, dann kriege ich doch eine Leistung. Warum muss ich die nicht bezahlen? Also der Einzige, weil der du sich die Möglichkeit hast, sie umzulegen, ne? So der Mieter, der die Wohnung haben möchte, der hat halt irgendwie einen höheren Druck, ne? Und dementsprechend schaufelst du es halt auf den, obwohl es beim anderen natürlich mehr Sinn macht. Da bin ich bei dir. Also für mich ist das absolut nicht verständlich. Deshalb würde ich auch nie einen Makler bezahlen. Nie. Nie. It's the economy, stupid. Ja. Das ist natürlich sehr generisch gesprochen. Hallo? Ja, ja, ich war noch irgendwie gedanklich bei diesem Kickstarter-Ding, weil ich hallo? Bin auch eher. weil irgendwie, ich weiß nicht, ob das so ist oder ob mir das so nur so vorkommt, wie bei diesen Kickstarter-Dingern, wenn man da mal irgendwie was an Produkten oder sowas ich bemerke da irgendwie einen Unterschied der Nutzung von solchen Plattformen. Irgendwie ist es so, dass, was weiß ich, aus Amiland oder sonst wo, da wird das Ding halt benutzt, um irgendwie Produkte auf den Markt zu bringen oder zu prototypisieren oder sowas, während das, ich glaube, in Deutschland, was ich so gesehen habe, halt hauptsächlich so für Kunstförderung oder sowas benutzt wird, so Filme hier, diese Iron Sky Geschichte, gut, das war irgendwie skandinavisch oder so. Ich überlege gerade, was, weil hier bei diesem LucasArts-Ding, da fällt ja auch wieder so ein Produkt für den Endverbraucher raus, und ich überlege gerade, was ich an so coolen Kickstarter-Geschichten, also, ja, was mir da schon über den Weg gelaufen ist. Musikalben werden mittlerweile auch relativ, ich weiß nicht, ob es relativ viele sind, aber mittlerweile auch über Crowdfunding finanziert. Ich würde sagen, wir machen ein neues Album, irgendwelche Bands, die vielleicht irgendwie mal bekannt waren, jetzt aber nicht mehr so und irgendwie auch kein Label finden und nicht die Kohle haben, um jetzt sich jetzt irgendwie ein Jahr lang einzuschließen, um das Album ihres Lebens zu schreiben. Und darauf spekulieren, dass die Leute sie eben nochmal hören wollen und sagen, hey, wollt ihr nicht irgendwie Geld an uns spenden? Dann setzen wir uns ins Studio und nehmen dieses Album auf. Gibt's auch. Ja, was ich noch, aber das war, glaube ich, nicht Kickstarter. Ich glaube, das war eine eigene Plattform, die irgendwie so Mikrokredite verwaltet hat, wo halt, was weiß ich, in Entwicklungsländern irgend so ein Typ gesagt hat, ich will halt einen Fahrradreparaturladen aufmachen und brauche dafür eine Werkzeugkiste und die kostet mich 50 Euro und dann kannst du so einen Mikrokredit geben, um diese Firmengründung zu ermöglichen mit einer Art Rückzahlungsgarantie, die dann halt irgendwie ewig läuft, so was weiß ich, 2, 3 Jahre oder sowas, und du halt die Möglichkeit hast, durch einen minimalen Einsatz in so unterentwickelten Ländern ja, so Firmenstarthilfe oder sowas zu geben, weil es halt oft 50 Euro oder 100 Euro sind und dann ist halt gut. Aber das war nicht Kickstarter, da komme ich leider nicht mehr auf den Namen, weil das fand ich vom Konzept her auch irgendwie sehr geil. Ja, das, was du mit diesen Mikrokrediten, das ist ja so ein bisschen die genossenschaftliche Idee. Die Volksbanken, Raiffeisenbanken, haben ja auch nicht anders angefangen. Die haben, das war ja, kommt aus dem Agrarsektor und da war es auch so, dass irgendwelche Bauern, als die Industrialisierung angefangen hat, sich irgendwelche Maschinen nicht leisten konnten. Und da gab es eben reichere Bauern und es gab ärmere Bauern. Die reicheren Bauern, dann hat sich Herr Raiffeisen und der Herr, der zweite, dessen Namen ich gerade vergessen habe, auch hingestellt und gesagt, ihr seid reicher, habt ihr nicht Lust, ihr gebt uns das Geld, wir verteilen das an die, die weniger haben, damit die sich auch Maschinen kaufen können. Und wenn denen es wieder besser geht, helfen die euch auch. Und war ja im Grunde auch nichts anderes als ein Mikrokredit für irgendeinen anderen Bauernhof. Also die Idee ist nicht neu, aber ja, sehr klar, gut, aber funktioniert. Ja, und das dezentralisiert sich halt immer weiter, ne? Also du hast halt, ja, wie, du hängst halt direkt mehr oder weniger mit den Leuten zusammen, oder bist verbunden, die da halt irgendwie das unterstützen. Ist ja bei Kickstarter auch im normalen Ablauf beantragst du halt irgendwie Förderung oder eine Investition oder sonst was und dann musst du halt die Leute erstmal davon überzeugen, dass es überhaupt eine Zielgruppe für das gibt, was du machen willst, während du halt über diese Plattform direkt an die Zielgruppe gehst. Ja. Und das hast du da ja bei diesem Mikrokredit-Ding, hast du das auch, oder bei dem, ja, auch bei diesem MySpace-Ding, wenn der Künstler halt die Verwertungskette sozusagen aufbricht und halt zu den potenziellen Käufern halt selbst den Kontakt herstellt, ohne jetzt irgendwie noch die Verwertungsgesellschaft dazwischen oder halt, nicht Verwertungsgesellschaft, sondern hier halt das Label oder sonst was. Die Verwertungskette aufbrechen, das hört sich cool an. Die Verwertungskette aufbrechen, ja. Da fällt mir ein, als ich neulich gehört habe, ein anderer Begriff für Sodomie. Das Überwinden der Artschranke. Okay. Sehr schön, da hätten wir auch einen Sendungstitel. Ja. Das ist jetzt ein krasser Themenbruch, aber wir waren neulich auf einer Lesung von Sarah Kottner, die hat ja ein neues Buch rausgebracht, das haben wir uns angeschaut und die hatte so einen Typ dabei, der auch im Radio irgendwie interviewt und der hatte das dann irgendwann irgendwie erwähnt, ich weiß gar nicht, wie sie drauf gekommen sind, das Überwinden der Artschranke. Ich habe mich da bestimmt eine Minute lang irgendwie da versucht im Zaum zu halten, weil ich es echt lustig fand, ja, und ich musste nicht laut, dass ich nicht laut loslachen musste. Und ganz zum Schluss hatten sie natürlich Fragerunde aus dem Publikum und vorher hatten sie gefragt, wie viele Leute haben denn das Buch schon gelesen? Und ich glaube, so knapp über die Hälfte hat das noch nicht gelesen. Vielleicht ein Drittel hatte sich dann nochmal gemeldet, dass sie es gelesen hätten, die anderen hatten keine Lust. Und aber die meisten hatten es halt nicht gelesen. Und ganz zum Schluss stellt irgend so ein Typ die Frage, warum lässt du das Buch eigentlich so schlimm enden? Und alle so, Das war auch super. Wieso gehst du denn auf eine Buchbesprechung von einem Buch, was du nicht gelesen hast? Ja, das ist eine Lesung, keine Besprechung. So, Lesung, das habe ich gesagt, ja. Das war eine Lesung. Also sie hat einfach so ein bisschen was vom Anfang vorgelesen und so ein bisschen zwischendrin, aber nicht halt irgendwie so, dass du zu viel weißt. Schon so eine Art Werbetour für das Buch und das war eigentlich sehr amüsant gemacht. Die ist ja auch sehr lustig, da die Frau Kuttner. Ich weiß nicht, ob die noch auf Tour ist. Also wenn da irgendjemand Interesse dran hat an sowas, lohnt sich hinzugehen. Das ist eine sehr kurzweilige Geschichte, dauert irgendwie 2 Stunden. Ist nicht langweilig, das Buch ist auch sehr... also thematisch sehr nah am Leben und also das kann man sich schon mal reinfahren. Das ist eine sehr lustige Angelegenheit und ist mal was anderes. Da sind wir jetzt alle still, da sage ich jetzt nichts. Haben wir denn noch Themen? Wie lange dürfen wir hier eigentlich? Läuft hier irgendeine Uhr oder werden wir irgendwann abgedreht? Ich weiß nicht, ich glaube, irgendwann werden wir abgeschaltet. Ich weiß nicht, ich würde noch sagen, hast du noch einen Film, den du gesehen hast die Woche, wo du sagst, guckt ihn euch an oder guckt ihn euch nicht an, dann enden wir einfach im Bewerten, mir fehlt das Wort. Turnus. Ich habe Drive nochmal gesehen. Fand ihn immer noch gut. und Horrible Bosses, den ich auch leider nur 40 Minuten oder so ausgehalten habe, bevor ich ihn ausmachen musste, weil er so schlecht war. Der war einfach öde, vorhersehbar und doof. Okay, ich habe Aushilfsgangster gesehen. Das ist irgendwie so ein neuer mit Ben Stiller und Eddie Murphy. Den fand ich sehr gut. Was vielleicht aber auch daran liegt, dass ich Eddie Murphy einfach nur geil finde. Aber da konnte ich gut lachen. Und da würde ich einfach nochmal das Thema thematisieren. Adam Sandler und Ben Stiller. Verwechselt ihr die auch jedes Mal? Ich kann die einfach nicht auseinanderhalten und ich weiß nicht, wer von den beiden der coolere ist. Und ich sage immer, einer von denen, den mag ich und den anderen nicht. Und dann ist es doch wieder umgedreht und irgendwie sind die für mich wie die Anons mit der Maske. Das ist kommutativ austauschbar irgendwie. Ich verwechsel die auch immer. Ah, sehr schön. Welcher von beiden ist denn der coolere? Ben Stiller war doch der aus dem Film mit dem Zoolander, oder? Ja, genau. Wechsel ich das jetzt schon wieder? Ja, das war genau. Zoolander. Ich mach jetzt mal den Zoolander-Blick, aber das sieht ja jetzt keiner. Ja. Wenn irgendeiner klirrt von euch, so verbindungstechnisch. Ben Stiller war doch der, der auch bei Tropical Thunder oder sowas mitgemacht hat, ne? Ja, genau. Ich glaube, den finde ich den tolleren. Und der andere, der macht immer mehr so diese Liebes-Family-Schnulzen. Oder ist es auch wieder der gleiche? Nee, ist schon. Adam Sandler macht mehr so diese Komödien, die so ein bisschen romantischer sind. Wenn der Ben Stiller so ein bisschen anarchistisch unterwegs ist. Jetzt ist irgendwie aus. Ich höre hier was nichts mehr von euch. Ich höre nur noch Geklirre von euch. Ja, ich höre es auch nicht mehr besonders gut. Aber wir sind auch am Ende, theoretisch, also können wir nicht. Genau. Ja. Bei mir ist es gerade katastrophal, also ich höre nur noch Geklirre. Ja, ich höre auch nur noch Geklirre. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir einfach offiziell die Kiste zu hier. Verbuchen das Ganze unter Experience der ersten Live-Ausstrahlung und erklären die Stille und die Aussetzer zwischendurch einfach durch die Ablenkung, durch die neue Situation. Genau. Und ob das gut war, was wir heute gemacht haben, sehen wir das nächste Mal, wenn noch irgendjemand im Channel ist. Warte mal, ich verbinde nochmal. Ja, ich verbinde. Warte mal ganz kurz. Ich, zumindest fürs Ende versuche ich hier nochmal ganz kurz euch sauber reinzukriegen. Jetzt habe ich sie ganz rausgeschmissen. Fuck. Gut. Dann mache ich hier mal den Sack zu und versuche die irgendwie nochmal reinzuholen. Ja, schönen Abend an den ganzen Rest von euch und bis nächste Woche oder so.